WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Domian. So, liebe Leute, pünktlich melden wir uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Valentin. Der Valentin ist 22. Guten Morgen, Valentin. Guten Morgen, Domian. So, über was reden wir? Ja, wir reden über einen guten Bekannten von dir, den Herrn Böhmermann. Ah! Ja. Der hat mir meinen Schlaf geraubt heute Nacht. Wieso? Weil ich nach der Sendung, als das rauskam mit diesem Fake oder nicht Fake, noch lange zu Hause rum recherchiert habe und geguckt habe, was die Kollegen so rausbekommen haben und wie die Resonanz so wie das Medienecho ist in der Nacht. Ja, genau das Gleiche habe ich nämlich auch gemacht. Also ich saß auch die ganze Zeit vorm Rechner, Twitter, ja, durchgelesen, geguckt, wer sich dazu geäußert hat und wie. Und es war wirklich spannend, wie das Internet einfach für innerhalb von einer halben Stunde irre ausgerastet ist. Ja. Also, wie fandest du die Aktion? Also als ich das erste Mal das Video gesehen habe, dachte ich wirklich, wie wahrscheinlich die meisten anderen auch, okay, die haben das wirklich gemacht, wie sie damals auch Stefan Raab hinters Licht geführt haben. Mhm. Also wir erklären es vielleicht nochmal für die Leute, die es nicht so ganz alles so verfolgt haben. Also am Sonntag war der griechische Finanzminister, den wir alle schätzen und ehren und lieben, bei Günther Jauch in der Sendung, also zugeschaltet aus Athen. Und dann hat Günther Jauch einen Einspieler präsentiert. Er hält eine Rede irgendwo und zeigt uns Deutschen dann irgendwann den Stinkefinger. Genau. So, und dann hat jetzt Jan hat gestern gesagt, das Video sei gefälscht. Er hätte das gefälscht. Der Stinkefinger sei gar nicht vom Finanzminister, sondern nachträglich von den Jungs von Jan Böhmermann eingebaut. Ja, es ging eigentlich schon los, dass der Finanzminister selber gesagt hat, dass er das nicht gewesen ist. So ging es erstmal los, ja. Er hat genau, natürlich vehement abgestritten, aber dazu gleich noch ein Wort. Genau, also das fand ich erstmal schon komisch, ne? Also man kann ja sagen, ja, das war ich, tut mir leid, das war auch im anderen Zusammenhang gesagt, aber er hat es ja wirklich vehement abgestritten, ja, was schon irgendwie merkwürdig war. Und die haben das natürlich wunderbar aufgegriffen, ja, und halt in Szene gesetzt. Und jetzt ist halt die Frage, war das jetzt ein Fake des Mittelfingers oder nicht? Naja, aber das ZDF hat es ja heute aufgelöst. Also der Beitrag von Jan ist Satire. Das stimmt, aber Janis Varoufakis sagt ja immer noch, es sei... Ja, hör mal, also meine Sympathie ist bei der ganzen Aktion natürlich voll und ganz bei Jan Böhmermann, weil ich das eine irre Aktion finde. Ja. Meine Sympathie ist nicht bei diesem Schaumschläger aus Griechenland. Ja, also... Der hat sich heute nochmal reingeritten. Der hat heute wieder in einem Interview gesagt, nein, ich habe das nicht gemacht. Obwohl er vor ein paar Tagen getwittert hat, die gesamte Aufzeichnung dieser Veranstaltung und in dieser Aufzeichnung, die der Finanzminister selbst getwittert hat, ist der Stinkefinger zu sehen. Ja. Also was soll das? Also ich glaube, es geht gar nicht um den Stinkefinger. Also selbst wenn er den gemacht hat, finde ich ja diese ganze Diskussion, ich glaube, das war ja auch, worauf Jan Böhmermann hinaus wollte, völlig egal, weil er hat das in einem ganz anderen Zusammenhang gesagt, als es jetzt auch bei Günther Jauch präsentiert wurde. Und ja, so ganz anders war der Zusammenhang nicht, aber es liegt schon eine ganze Weile zurück. Er hat sich auf 2010 genau, bezogen genau, ja, und er hat es in indirekter Rede gesagt, hätten wir uns mal so verhalten, dann hätte man das so sagen können. Ich verstehe nicht. An seiner Stelle hätte ich gesagt, ja, das ist aber aus dem Zusammenhang gerissen, das habe ich 2010 gemacht, gesagt, es tut mir leid, Sie haben einen Kanzlerkandidat, der hat das auch schon mal gemacht, also reden wir nicht weiter drüber. Hätte er antworten können. Aber wie gesagt, deshalb wundert es mich, dass er sich da so blöd verkauft. Ja, ich verstehe es auch überhaupt nicht. Spricht weiter nicht für ihn. Ja. Aber wie gesagt, wunderbar von Böhmermann einfach in beide Richtungen gefeuert sozusagen. Sensationell. Also, wie unsere deutschen Medien, die sich dann denken, oh Gott, was haben wir da jetzt gemacht? Ja. Also ich meine, du wurdest ja auch erstmal mit deinem Ponyboxen... Genau, ja. Ja. ...auf die Schippe genommen. Aber wie gesagt, auch viele, die jetzt gemeint hätten, ja... das darf man nicht, das ist viel zu ein ernstes Thema, darum darf man keine Witze machen und sonst was. Ach, also, Unsinn. Da, Das ist genau der Punkt, wo man anfangen muss, Witze zu machen. Ja, genau, genau. Wenn es so ernst wird, dass ein Mittelfinger Streitigkeiten in Milliardenhöhe verdeckt oder in den Hintergrund schiebt. Genau, im Hintergrund steht so ein wichtiges Thema und dann wird über den Mittelfinger diskutiert. Valentin, ich höre gerade, wir haben noch einen Anrufer in der Leitung, der uns jetzt zugeschaltet wird, nämlich Manuel 48. Hallo Manuel. Hallo Domian. Ja, wir können jetzt zu dritt sprechen. Valentin ist auch noch da. Guten Tag. Ich habe das Ganze mitverfolgt jetzt. Ja, ich gehe mal davon aus, dass du auch zu dem Thema Böhmermann anrufst. Ich finde das blöd, was der Böhmermann da gebracht hat. Warum? Weil ich denke, wenn die Griechen so auf dem Boden sind, soll man nicht noch darauf rumtreten. Aber er hat doch durch die Aktion nicht auf den Griechen rumgetreten. Ich würde das Ganze mal anders sehen. Jauch hat ja auch bei dem ganzen Interview, ich habe das Interview auch verfolgt gehabt. Mhm. Wenn der Jauch da gemerkt hätte, dass der griechische Finanzminister vehement das verneint hat, dann hätte soll er ja auch damit aufhören, ihn da wiederum nachzufragen, was ist da oder wie oder was. Und ich habe gemerkt, dass da was nicht stimmt. Und ich sag mal so. Du hast gemerkt, dass da was nicht stimmt? Richtig. Also du hast gemerkt, dass das ein Fake war, dieses Video? Für mich, wie soll ich sagen, wie ich die Reaktion von dem griechischen Finanzminister, da habe ich gemerkt gehabt, hier stimmt was nicht. Okay, aber wir reden ja jetzt über die Aktion von Jan Böhmermann. Warum findest du die denn nicht richtig? Ich finde das nicht richtig in dem Sinn, weil er seine Show publik machen will und benutzt dann wiederum andere, die auf dem Boden sind. Ich glaube, du hast das gar nicht richtig kapiert mit dem, was Jan da wollte. Letztendlich hat Jan sich viel mehr da auf die Seite von den Griechen geschmissen als auf die deutsche Seite. Oder Valentin, wie siehst du es? Ja, ganz genau so. Er sagt ja, also auch schon das Video vorher, Janis Varoufakis das Musikvideo gemacht hat, zeigt ja einfach, dass wir das alles viel zu ernst nehmen, dass man da ein bisschen mehr Humor dran gehen müsste und dass Varoufakis der richtige Mann an der richtigen Stelle ist, findet Jan Böhmermann, glaube ich, so. Und das verkauft er, glaube ich. Also bei allem Respekt Jan gegenüber, das sehe ich nun überhaupt nicht so. Und ich finde, dass man da nicht mit Humor rangehen könnte, weil es da um unfassbar viel Geld und um extreme Versäumnisse geht. Aber wir reden ja hier über einen satirischen Beitrag. Genau, der die Medien eigentlich hinters Licht führen sollte. Ja, genau, genau. Deren Arbeit, nämlich die Arbeit von Jauch und die Arbeit von der Bild-Zeitung auch, die da auch in einer Art Hetze drin steckte. Das hat er versucht. Manuel, kannst du mit der Sichtweise was anfangen? Ich sehe das einfach ganz einfach so, dass, als du sagtest, ich würde das so und so verstehen. Nein, ich sehe das so, dass viele Deutsche das einfach missverstehen, ja. Die sehen einfach da, was gezeigt wird und was gesagt wird und die haben dann eine ganz verkehrte Meinung von den Griechen. Genau. Hm. Aber wisst ihr, was wir aus diesem Fake von Jan wirklich lernen können? Dass wir noch mehr auf der Hut sein müssen, überhaupt, was man uns so an Bildern verkauft. Denn man kann man kann ja heute in der Tat alles irgendwie faken. Richtig. Und der Otto Normalverbraucher ist dann der darunter leiden tut. Ja. Das stimmt schon. Und das finde ich das Schlimme dann, dass der ganz arme Grieche dann noch mehr leiden muss, als er jetzt schon leiden tut. Und ich habe auch diese Sendung heute von Markus Lanz hier verfolgt, ja. Und er will, glaube ich, den Jan Böhmer da einladen. Und da war auch noch ein griechischer Journalist gewesen und erzählte, dass die Menschen ihre Möbel im Kamin verbrennen, damit sie was zu heißen können. Mhm. Also, ihr liebe Leute, wo fängt hier der Spaß an und wo fängt hier die Menschlichkeit an? Aber noch mal, irgendwann mal Grenze ziehen. Ja, aber nochmal, Manuel, ich glaube, da liegt ein Missverständnis zugrunde. Der Jan hat sich eher auf die Seite der Griechen geschlagen, sage ich jetzt nochmal. Ich weiß, aber wie ich schon sagte, und auch egal, viele Deutsche sehen das anders und fassen das anders auf. Ja. Und da muss man ein bisschen aufpassen mit der Satire. Wir haben ja gesehen, was in Paris passiert ist. Gott sei Dank haben wir hier Meinungsfreiheit, ja. Ja, nur wollen wir das nicht vermischen mit dem islamischen Terror. Ich weiß. Aber man sollte immer ein bisschen aufpassen, inwieweit man mit Satire umgeht. Gut, das ist natürlich ein Standpunkt, den muss man nicht teilen, aber den kann man sehr gut so haben. Valentin, du siehst es wahrscheinlich anders. Ja, ich finde, Satire muss, gerade wenn es weh tut, muss sie ja, natürlich, da reinpacken. Klar, darüber haben wir ja nun wirklich auch im Fall der Satire-Zeitschrift in Paris lange geredet, dass Satire eigentlich ganz viel... Also verstehe mich bitte nicht falsch, ich bin für Satire, um Gottes Willen, und für jeden Quatsch bin ich zu haben. Aber ich sage nur, wenn jemand am Boden ist, dann soll man ja noch drauf rumtrampeln. Gut, haben wir jetzt zur Kenntnis genommen und verstanden, dem du es dreimal gesagt hast. Vielen, vielen Dank, Manuel. Und Valentin, an dich auch vielen Dank. Und wir verfolgen alles sehr genau weiter, was Herr Böhmermann noch so verzapft. Mach das. Okay. Tschüss zusammen, ciao. Ciao. Schönen Abend noch. Jo. 0800 220 50 50. Was mich übrigens gestern wirklich sehr geärgert hat, muss ich euch sagen, bei allem Verständnis für Kapitalismuskritik zur Zeit, das, was in Frankfurt passiert ist, darf nicht passieren. Und ich finde, dass auch linke Gruppen oder grüne Sympathisanten sich viel klarer distanzieren müssen von diesen Gewalttaten, die in Frankfurt vorgenommen wurden. Wenn das rechte Gewalttäter gewesen wären, wäre das Geschrei groß. So ist mir das Geschrei aus der Ecke viel zu leise. Ich finde, es gibt keine rechte Gewalt und keine linke Gewalt. Es gibt Gewalt und die gilt es abzulehnen. Kritik ja, Demonstrationen auch große Demonstrationen. Aber das, was da passiert ist, das hat mich schon wirklich erschrocken, wenn man die Bilder gesehen hat. Es sah ja fast aus, als würde Frankfurt brennen. Es waren ja überall Rauchschwaden zu sehen und vielleicht können wir da auch noch ein wenig drüber reden heute oder auch morgen. Hier ist Rosa. Rosa ist 46. Guten Morgen. Guten Morgen. Jürgen, hallo. Ja, hallo. Ja, ich grüße dich auch. Hallo. Hallo. Rosa, um was geht's denn? Ich habe mich eigentlich gestern gemeldet via E-Mail wegen deiner Sendung. Du hast einen Akzent, einen amerikanischen Akzent, kann das sein? Nein. Nein? Nein, ich habe absolut gar keinen amerikanischen Akzent. Ich bin geborene Slowakin. Ah, entschuldige. Ich lebe in Amsterdam. Ah. Ich habe in Deutschland sehr viele Jahre gelebt, also es ist eine Mischung aus alles um etwas. Okay, dann habe ich es aufgrund der Telefonleitung nicht richtig identifiziert. Und du rufst jetzt aus Amsterdam an? Ich rufe aus Amsterdam an, ganz genau. Mhm. Mhm. Und zwar, gestern in der Sendung hattest du eine junge Frau, die war, glaube ich, mal über 18 und die hat gewisse Fantasien gehabt, sich vergewaltigen lassen von Kindern oder die Kinder zu vergewaltigen oder sowas, diese perverse Fantasie. Die Fantasie war, dass sie in der Fantasie vergewaltigt wird und sie dann wiederum Kinder missbraucht. Ja, ganz genau. Der Hintergrund war aber, dass sie selbst ein Missbrauchsopfer war, darüber haben wir dann ja auch gesprochen, und die Anruferin sich sehr geschämt hat für diese Fantasien und die auch durch und durch problematisiert hat. Ja, stimmt. Und du rufst Thematik rufst du an? Ich rufe da an, ich habe mit solchen Leuten auch zu tun. Mhm. Ich arbeite in gewissen Etablissement in Amsterdam und ich habe auch sehr viel mit Leuten zu tun, die zu mir kommen, die sprechen das aus und die haben dieselbe Probleme oder dieselbe Fantasien. Die wollen einfach mal die pädophile Neigung bei mir zeigen. Erklären wir es klar, du arbeitest als Prostituierte in Amsterdam. Ja. Und es kommen Männer? Oder ich habe gearbeitet. Es kommen Männer? Du hast gearbeitet. Es kommen Männer zu mir, ja. Es kommen Männer zu dir mit pädophilen Fantasien. Ja, ganz genau. Was verlangen die dann von dir? Was sollst du dann mit denen machen? Es ist eigentlich immer das Gleiche. Es ist ein Rollenspiel. Ein Rollenspiel, wo ich das kleine Mädchen spielen muss. Mhm. Und die Männer wollen die böse Onkel sein, die das Mädchen... gebrauchen sie ihre Fantasien. Ja. Es geht nie zu einer sexuellen, also zu sexueller Tätigkeit. Immer um die Fantasien. Ich, der böse Onkel, du das kleine Mädchen. Ich mache für dich alles. Ich kaufe die Süßigkeiten. Du bist beschenkt, aber du musst immer wieder zu mir kommen. Mhm. Du darfst nicht, du darfst dich ausziehen, du darfst dich ja, musst ich darf du für, dich anschauen, ich darf dich streicheln und sowas, ja. Musst du für diese Fantasien dann auch ein bestimmtes Outfit anlegen? Ich habe schon ein Outfit, kleines Schulmädchen, ja. Ah, ja. Ja. Und, ja, und die Fantasie, und wenn ihr dann in dieses Rollenspiel kommt, das endet nie in einer sexuellen Tat oder einer Aktion? Also zwischen mir und diesem Mann, nein. Eigentlich dieser Gast befriedigt sich dann selber. Ach so, das ja. heißt, du musst es nicht machen bei ihm? Nein, absolut nicht. Der ist so erregt durch diese Fantasie, durch diese Story, was ich dann erzähle, dass er sich eigentlich manchmal zu dem Höhepunkt selber befriedigt. Du hast für diese Story schon, für dieses Spiel schon eine richtige Story parat? Ja, meistens schon. Wie oft kommt denn das vor, dass ein Mann das von dir verlangt oder erwünscht? In der letzten Zeit passiert es öfter, dass diese Leute zu mir kommen mit solchen Fantasien. Und ich bin eigentlich mal auch irgendwie nicht enttäuscht, aber wie soll ich mal sagen? Also ich wundere mich selber, wie oft die Leute kommen mit solchen Fantasien zu einem. Also. Ja, und sag's immer wieder, es ist besser, wenn die Leute zu mir kommen, als wenn wenn die Leute diesen Unsinn auf der Straße treiben, wenn durchaus, die gewisse das, Sachen ja, machen das, mit den Kindern oder... Ja, aber dennoch die Frage, das kann man natürlich so sehen, du hast sicher auch recht. Aber was ist das für dich für ein Gefühl, in dieser Rolle als Kind zu sein und dann geilt sich da so ein... Schrecklich. So, ja, das glaube ich. Ich fühle mich halt super scheiße, aber... Wenn man so sagt, ich bin eine Professionelle und ich muss eigentlich mal jemandem das Gefühl geben, es ist das, was dieser Mann sucht. Mhm. Es ist, ich versuche einfach mal das Gefühl geben, das ist okay für ihn, der befriedigt sich, der ist zufrieden, der geht raus und dennoch könnte man Zeit, ist das Haus okay. Ja, dennoch könnte man ja auch auf dem Standpunkt stehen, du solltest das nicht machen. Du solltest eine klare Grenze zeigen, um diese Fantasien gar nicht weiter zu befördern und letztendlich auch nicht zu befriedigen. Ja. So. Also ich muss es nicht machen, aber ich mach es für ihn. Ich mache es einfach mal für ihn, damit er zufrieden ist. Ja, du machst es weil wie du es gerade... Wir haben eine schlechte Leitung, wir können nicht direkt miteinander reden. Ich mag, das ist immer so ein Überhang. Du machst es deshalb, wie du es gerade schon gesagt hast, weil du sagst, es ist besser, wenn das bei dir ausgelebt wird, als dass der sich an einem Kind vergreift. Ganz genau, diese Meinung bin ich auch, ja. Magst du mal ein Beispiel erzählen, vielleicht von deinem krassesten Fall, den du erlebt hast diesbezüglich? Ja, ich würde mal sagen, das letzte Fall, dass ein Gast zu mir gekommen ist, der ist gerade mal aus der Anstalt entlassen worden. Der sagte, der war in der Anstalt, eine Haftanstalt? War das Gefängnis oder war das irgendwie eine abgeschlossene Anstalt? Also ich weiß jetzt auch nicht, wie man es genau nennt. Und der wurde verurteilt für gewisse Sachen, was er mit den Kindern gemacht hat. Das ist auch diese spezifische Story halt, kleine Jungs und er hat die Jungs beobachtet am Schulhof oder Nachbarort und sowas und der hat sich mit den Kindern befreundet, der hat die Kinder beschenkt und der ist dann halt mit den Kindern in Kontakt gekommen und hat die Kinder missbraucht. Der kam dann seiner Haftstrafe zu dir? Der ist dann zu mir gekommen. Ich habe mich auch dann gewundert, aus Gottes Willen, warum kommt dieser Mann wieder raus? Der sagte, der wurde therapiert mit Medikamenten, der wurde therapiert mit Sitzungen, mit allem Möglichen. Mhm. Aber aus seinem Kopf ist es wirklich mal nicht rausgekommen. Und weißt du, wie lange er in der Anstalt gesessen hat? Ich denke mal, sind 4 Jahre. Okay. Was genau hat er denn von dir verlangt? Dass ich ihm erzähle die Story, was er gemacht hat. Du musstest ihm die Story erzählen, was er mit den Kindern gemacht hat, nachdem er dir das vorher erzählt hat. Ja, ganz genau. Dass ich ihm das erzählt habe, dass er sich mit den Kindern anbefreundet hat, dass er die Kinder beschenkt hat mit Geschenken, Süßigkeiten, mit Autos, mit allen möglichen Spielzeugen und damit die Kinder in ihm den Freund finden, damit die Kinder ihm vertrauen und ihn wieder mal aufsuchen, an seine Tür klingen, einfach mal reinkommen und dass er mit den Kindern machen kann, was er will. Und während du das so erzählt hast, warst du dann auch so hast du so gespielt, als wärst du ein kleiner Junge? Ich habe dann gespielt, nicht den kleinen Jungen, ich habe gespielt, er wollte von mir, dass ich die Therapeutin bin und dass die Therapeutin ihm erzählt, was er gemacht hat. Und er hat sich darauf wirklich mal erregt, er hat sich befriedigt und es ist wirklich mal nicht zu verstehen, aber es ist wirklich so gewesen. Leute sind wirklich mal. War das krank. Der krasseste Fall, den du erlebt hast, was diese Thematik betrifft? Diese pädophile Sache wahrscheinlich schon, ja. Ja. Also ich erlebe auch schon andere Sachen, aber diese Kinderschände wahrscheinlich schon. Aber es ist immer wieder, kommt jemand und sagt, ich möchte gerne dieses Rollenspiel, kleines Mädchen, kleine Junge, große Tante, große Onkel und es passiert wirklich mal sehr oft. Ich bin da sehr böse, weil ich selber ein Kind habe und du sagst mir halt immer wieder, besser du machst es bei mir, als wenn etwas draußen passiert. Ja, also wie gesagt, das ist eine ehrenwerte Einstellung. Andererseits geht doch so... Die Leute müssen wirklich zum Psychologe. Ja, und andererseits geht doch an dir, Rosa, wenn du auch noch sagst, dass du selbst Mutter bist, sowas geht doch nicht spurlos an einem vorbei, so etwas zu machen. Nein, absolut nicht. Du musst doch manchmal da sitzen und das Kotzen kriegen und die Wut kriegen. Du sprichst mir aus der Seele. Also ich sage Ihnen auch manchmal, jetzt bin ich mal ganz lieb zu dir, aber wenn es nicht hier wäre, würde ich dir wahrscheinlich die Eier abtreten. Es ist einfach mal so. Aber gibt es denn nicht den Moment, wo du die einfach auch rausschmeißen möchtest und solltest? Sicherlich, aber ich mache das nicht. Man muss irgendwie ein bisschen Psychologe dabei bleiben. Man weiß nicht, wie die Leute reagieren, wie die dann einfach mal so draußen sind. Und man versucht psychologisch ein bisschen freundlich, ein bisschen therapeutisch einfach mal mit denen umzugehen. Es geht da nicht um den Moment, pure Klient und sowas, einfach mal, man muss wirklich mal die psychologische Seite zeigen. Und das ist auch ganz gut. Ja, du sagst, dass das in der letzten Zeit zugenommen hat. Du bist jetzt 46 Jahre alt. Wie lange arbeitest du in dem Job schon? 27 Jahre. Und kann man da so eine Tendenz und Trend wirklich sagen, dass das in den letzten Jahren öfter gewünscht wird von deinen Kunden, so ein Rollenspiel? Ja. Aber ich denke mal, zu diesem Punkt habe ich mich auch dann irgendwie selber erarbeitet, dass ich dann wirklich mal diesen Service anbiete, halt diese Rollenspiele, dieses SM-Service halt. Was nimmst du für so ein Rollenspiel? Was kostet das? Eigentlich wollte ich mal über das Finanzielle hier nicht reden, aber es ist nicht so billig. Also das erlauben sie wirklich mal nur Leute, die das Geld haben, ja. Gut, dann lassen wir es mal so stehen. Dann danke ich dir für deinen Anruf. Das ist erschütternd, was wir da gehört haben. Andererseits hast du deine Einstellung, warum du das machst. Da kann man sich ja drüber streiten. Lassen wir es ganz einfach mal so stehen. Ich danke dir, dass du uns davon, dass du uns davon erzählt hast. So oft hört man das ja eben auch nicht, so aus den Kreisen der Prostituierten, was da so abgeht. Vielen Dank, Rosa, und schöne Grüße nach Amsterdam. Gerne. Dankeschön, schönen Abend. Dankeschön, tschüss, ciao. Und es geht weiter mit dem Marc, der ist 24. Guten Morgen, Marc. Hallo Jürgen. Hallo Marc. Unglaublich, ich bin hier. Ja, bevor es zu Ende geht, kann ich nochmal mit reden. Jetzt kann ich gut sterben. So schnell geht's nicht zu Ende. Um was geht's denn bei dir, Marc? Ja, also das Hauptthema ist, hast du eben schon angesprochen, Blockupy, ich war dabei. Ah, du warst dabei. Genau. Vielleicht noch kurz am Schluss würde ich mir gerne noch eine persönliche Frage stellen. Mhm. Also für den Notizzettel. Ja, gerne. Erzähl mal, wie das war gestern. Erste Frage, gehörst du zur Bewegung? Nein. Nein. Ich war eher Beobachter oder wenn man würde behaupten, Schaulustiger. Ja. Aber ich würde mich eher als Beobachter sehen. Also mich hat das einfach interessiert. Vielleicht kurz zu meiner Person. Also ich bin BWL-Student, studiere an der Goethe-Uni. Ja, in Frankfurt. Und, genau, und bin mehr oder weniger auf dem Weg oder habe die Chance zumindest in diese erlesenen Kreise aufzusteigen, von denen ja die Demonstranten eher weniger was halten. Ach so, du bist ein zukünftiger Finanzmanager. Ja, gut, also im weitesten Sinne, irgendwann mal. Banker oder was auch immer. Ja, so die Richtung, genau. Mhm. Also habe ich mich noch nicht genau festgelegt und ob das alles klappt, will ich jetzt noch nicht behaupten, aber ich sage mal, die Chancen sind da und ich würde es auf jeden Fall interessieren. Bist du denn gestern durch Zufall da reingeraten oder bist du gezielt dahingegangen, um dir das anzugucken? Nein, ich bin gezielt dahingegangen. Also ich war nachmittags da, nicht vormittags, habe das, wie gesagt, in den Nachrichten gesehen. War da erschüttert, habe allerdings auch gehört, dass es nachmittags friedlicher sein soll. Dass da also, ja, die Demonstration oder... Was hast du denn konkret erlebt? Im Fernsehen waren die Bilder ja wirklich erschütternd, wie brutal und wie gewalttätig die Demonstranten vorgegangen sind. Ja, also persönlich kann ich, wie gesagt, nur das, was nachmittags passiert ist, beurteilen. Das Vormittag, also da, wo es richtig schlimm war, das habe ich jetzt auch nur aus dem Fernsehen gesehen, beziehungsweise habe nur die Rauchwolken gesehen, weil das war am Ostende und ich wohne eher westlich. Mhm. Aber ich muss trotzdem sagen, dass auch dieser letzte Demonstrationszug, der nachmittags war und etwas friedlicher war, in Anführungszeichen, also ich muss doch sagen, dass eigentlich bei nahezu allen Demonstranten eine gewisse oder grundsätzlich ablehnende Haltung gegenüber den Polizeibeamten da war. Na gut, ablehnend ist ja noch okay, solange es nicht gewalttätig ist, eine latente Gewaltbereitschaft da ist. Ja, also es wurden auch Steine auf Polizisten geworfen, das habe ich auch gesehen. Da hört der Spaß auf. Genau, da hört auf jeden Fall der Spaß auf. Aber ich habe, wie gesagt, auch gesehen, wie Polizeibeamte verhöhnt wurden, beleidigt und wie aggressiv gestikuliert wurde direkt von den Beamten. Und ich habe da auf jeden Fall großen Respekt von den Polizeibeamten, die alle sehr ruhig und besonnen reagiert haben. Ja, und es sind schlimmerweise sind sehr viele verletzt. Ich glaube, 3 sogar schwer verletzt worden. Die liegen jetzt in den Kliniken. Ja, also Säureangriff oder was ich auch gehört habe. Ja, also das ist, stürzt doch sehr. Und heute war in den Tagesthemen im Heute-Journal, ich weiß es nicht, wurde berichtet, dass es wirklich einen kleinen, sehr militanten Kreis gab oder Kern gab. Viele kamen auch aus dem Ausland, aus Italien zum Beispiel, die ganz gezielt die Gewalttätigkeiten vorangetrieben haben. Kannst du das auch so bezeugen, bestätigen? Ich habe auf jeden Fall auch im Nachmittagszug Leute gesehen mit dunkler Bekleidung und Sonnenbrille. Und ja, also da waren wahrscheinlich schon Leute da. Ich denke mal, die größten Gewalttäter wurden morgens festgenommen. Aber das, was du auch vorhin angesprochen hast, also ich glaube, eine gewisse Grundsolidarität von vielen Demonstranten war da auch da, weil da, glaube ich, auch am Schluss dann nochmal auf Italienisch gesprochen wurde und so weiter. Mhm. Und angesichts dessen, also man muss doch sagen, auch gerade bei der Linkspartei scheint doch noch ein sehr harter, gewaltbereiter, linksradikaler, kommunistischer Kern da zu sein, vor allem in der Basis. Ja, naja, also selbst die linken Politikerin Kipping hat sich heute im Bundestag da sehr gewunden und hat keine klare Stellung bezogen. Ja, ich finde das wirklich sehr, sehr bedauernswert, weil die Grundanliegen dieser Bewegung und die Kritik, die sie äußern, da ist ja sehr viel Wahres dran, finde ich. Aber wenn Gewalt das Mittel ist, dieses in den Vordergrund zu stellen und in die Medien zu bringen, macht man das eigene, teils gute Anliegen kaputt? Ja. Wie also, siehst du das denn? Auf jeden Fall. Natürlich kann man die politische Vorgehensweise kritisieren. Aber wie gesagt, ich würde jetzt nicht vorurteilen und behaupten, es würde nur im Sinne der Banker geschehen oder der Großkonzerne. Also das halte ich auch etwas sehr weit gegriffen. Mhm. Aber die haben natürlich auch profitiert, oder gerade auch von der Zentralbankpolitik. Ja. kann man es schon so anführen, ja. Aber ja, man muss es ja auch ernst nehmen. Ich meine, das ist ja ein Fakt, dass die Schere auch in unserem Land zwischen Arm und Reich immer größer wird. Dass so Beobachtungen, die wir alle vornehmen können. Ich habe vor, sagen wir mal, 15 Jahren habe ich nicht viele normal angezogene Menschen gesehen, die in den Papierkörben nach Bierflaschen suchen. Heute sieht man gerade hier in Köln sehr viele ganz normale Leute. Das sind Rentner oder vielleicht arbeitslose Menschen. Das sind keine Penner oder so oder Obdachlose, sondern ganz normale Leute, die offensichtlich so wenig Geld haben, dass sie nicht über die Runden kommen. Und das muss man ja auch ernst nehmen. Und auf der anderen Seite gibt es... Ja, ich sehe das ja auch in Frankfurt und es bestürzt mich. Aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass es an gierigen Bankern liegt. Also woran liegt es? Ich habe jetzt natürlich auch nicht die Wahrheit parat, aber es wird natürlich oft betont, dass an den Schulden natürlich auch Vermögen ist, dass es die eine Seite derselben Medaille ist. Das wird auch oft betont. Mhm. Aber man muss da, denke ich, auch betonen, dass dieses Geld, das die Staaten aufnehmen, ja auch für irgendwas genutzt wird. Mhm. Dieser Aspekt wird ja auch selten beleuchtet. Und das wird immer in letzter Zeit werden halt, wie gesagt, die Vermögensgeber werden halt stark kritisiert oder was jetzt auch Blockupy fordert, man sollte das irgendwie streichen und annullieren und hätten gar keinen Anspruch drauf, aber die Staaten sich halt verschulden bei den Gläubigern und sagen, wir brauchen Geld, wir müssen die Programme umsetzen und dann später feststellen, ups, wir haben falsch geplant und dann also weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, also das ist eine schöne Theorie. Ich will es jetzt mal so auf das normale Gefühl der Menschen runterholen. Die meisten Menschen haben das Gefühl, irgendwas stimmt mit der Gerechtigkeit nicht. Und das, finde ich, muss man ernst nehmen. Das heißt ja nicht, dass man gleich gegen das kapitalistische System ist oder gegen die soziale Marktwirtschaft. Ich halte das für eine sehr tolle Sache, die soziale Marktwirtschaft. Aber da muss sie auch sozial sein. Aber jetzt glaube ich, verplaudern wir uns in zu ernste Sachen. Ja, schade. Also würde ich gerne mit dir drüber diskutieren. Aber gleich mal kurz. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass irgendwie alles rund wäre im Kapitalismus, wobei der Kapitalismusbegriff ist ja eh ein bisschen... Ja, natürlich. Also das kann man eh nicht so pauschal nennen. Ja. Ich meine, mit dem anderen sind wir ja nun extrem Schiffbruch, haben wir erlitten mit Kommunismus. Damit soll keiner ankommen. Genau. Ja. Und... ja, du wolltest aber noch was Persönliches mich fragen. Genau. Und zwar hast du ja mal ein Buch geschrieben, oder ich habe das auch bei Markus Lanz gesehen, das Interview auf YouTube, und du hast halt gesagt, dass wenn du dein Leben nochmal leben könntest, würdest du alles anders machen, mit etwas negativen Touch, sage ich mal. Und das finde ich halt was bedauernswert, weil ich kenne ungefähr deine Eckdaten und ich weiß, es war nicht alles bunt in deinem Leben, aber es hat dich ja auch zu dem gemacht, zu dem du jetzt ja bist. Oder? Absolut, Marc, da gebe ich dir recht. Und da hast du jetzt so vielen Menschen geholfen, über 20 Jahren und noch die letzten beiden Jahren auch noch. Und das ist doch eigentlich eine tolle Sache. Und da muss man noch ein bisschen Selbstliebe haben. Von daher hat es doch etwas erschüttert, wie du das gesagt hast. Aber sehr nett, dass du sagst. Glaube mir, dass ich das auch so sehe wie du, dass ich das auch sehr, sehr wertschätze. Und das mit großem Glück auch mit großem Glücksgefühl auch so empfinde. Das ist auf jeden Fall. Sehr, sehr nett, dass du es so nochmal sagst. Also das ist generell, finde ich, was vielen Menschen einfach fehlt, so ein bisschen Selbstliebe. Ich meine, ich wollte ja deine Sendung länger. Mhm. Und ich finde, man sollte einfach mehr, also nicht Selbstliebe im Sinne von hier, 5er BMW-Manager, ich bin die geilste Sau, sondern im Sinne von einfach etwas selbst mehr Wertschätzung. Das ist, denke ich, vielen Menschen hier in diesem Land, auch die Leute, die bei dir anrufen. Und ich glaube, das ist auch die beste Therapie neben einem Psychologen, würde ich eigentlich sagen. Und das hilft einfach ein bisschen selbst an sich glauben und dann kann man, denke ich, schon was erreichen. Ich finde auch, wer sich selbst wertschätzt, kann auch andere Menschen wirklich wertschätzen. Genau, ja. Lieber Marc, auf jeden Fall. Ich danke für das nette Gespräch. Ja. Und sag schöne Grüße nach Frankfurt. Vielen Dank für deine Schilderung. Nach Köln. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Und wünsche ich dir auch. Tschüss, ciao. Ciao. 1.34 Uhr haben wir. Hier ist Ahmed oder Ahmed. Wie spreche ich es aus? Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo. Ahmed. Ahmed. Ich würde mir gerne einen Kosenamen geben. Ich soll dir einen Kosenamen geben? Ja, bitte. Ja, sehr gerne. Wie soll ich dich nennen? Puchert. Wie? Puchert? Ja. Puchert, okay. Ja, wäre besser. Puchert. Ja. Was heißt das, übersetzt? Das ist auch einfach ein Kursename. Ein Kursename. Okay, akzeptiert. Ja. Machen wir, Puchert. Okay. Um was geht's? Ja. Es geht um Folgendes. Und zwar habe ich eine Beziehung seit 4,5 Jahren. Seit 4,5 Jahren? Ja. Mhm. Noch glücklich mit meiner Freundin. Mhm. Ja, aber das Problem ist jetzt, ich war vor 8 Monaten in einer Disco in Düsseldorf. Mhm. Die heißt Soul Center. Ja, ist egal, wie sie heißt. Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich da ein bisschen was getrunken und sowas. Freunden. Und da kam da halt jemand, hat mich angesprochen. Halt mal das, ja, halt mal den Hörer irgendwie ein bisschen klarer an deinem Mund, weil das blubbert immer so ein bisschen. Ja, jetzt besser. Ja, so ist besser, ja, viel besser. Hm. Ja, und zwar, hat er mich angesprochen und ein paar Getränke halt ein paar Getränke ausgegeben. Mhm. Dann hat er erstmal ein Wodka, dann waren es 2, dann 3. Und dann hieß es auch schon, komm, ich begleite dich zum Taxi. Kaum da angekommen, hieß es dann, komm, wir teilen uns ein Taxi. Mhm. Und dann hat halt eine zum anderen geführt. Was hat zu was geführt? Ja, dass wir halt miteinander ein paar Praktiken ausgeführt haben. Ach so, ihr hattet Sex miteinander? Ja. Bei ihm zu Hause? Nee, wir waren in einem Hotel. In einem Hotel? Ja. Hast du es zum ersten Mal mit einem Mann gemacht? Ja. Und wie war's? Es ist auch so, dass wir seit 8 Monaten halt. Wie hast du es empfunden? Es hat erstmal wehgetan, aber danach war es halt ganz normal. Das war vor 8 Monaten. Hast du denn mit diesem Mann weiter Kontakt? Ja, seit 12 Monaten treffen wir uns jetzt regelmäßiger. Aber du hast den doch vor 8 Monaten erst kennengelernt, habe ich so gerade verstanden. Ja, aber seit 5 Monaten jetzt ist es regelmäßig. Ja, haben wir die Zahlen jetzt ein bisschen durcheinander gebracht, egal. Nee, wir kennen uns seit 8 Monaten. Ja. Jetzt seit 5 Monaten halt treffen wir uns regelmäßiger. 5 Monaten? Ja. Ja. Ich habe gerade 12 Monaten verstanden. Nee, 5. Bist du verliebt in diesen Mann? Nee, ich bin eigentlich verliebt in meine Freundin, aber das ist halt ein bisschen kompliziert. Also geht's bei dem Mann nur um Sex? Ja. Und der Sex gefällt dir genauso gut wie der Sex mit deiner Freundin? Ja, also, was heißt, nicht wirklich weiß ich, was ich dabei empfinden soll. Bitte? Ich weiß nicht, was ich wirklich dabei empfinden soll. Ja. Was empfindest du denn dabei? Erzähl's doch mal so. Ja, die Sache ist halt dabei, es stört mich daran, dass mich daran nichts stört. Achso, stört dich daran, dass dich daran nichts stört. Also, du hast einen inneren Konflikt, dass du jetzt mit einem Mann was hast und auch noch in einer Beziehung zu einer Frau stehst. Ja, genau. Ich meine, meine Freundin liebe ich auch. Mhm. Und das weiß sie auch. Wir sind seit 4,5 Jahren glücklich zusammen. Mhm. Wenn du mit deiner Freundin nicht zusammen wärst, wie wäre denn das dann für dich, mit einem Kerl was zu machen? Ich weiß es nicht. Die Sache ist, es ist ja auch nicht bei einem geblieben. Also, ich sag mal, eines Tages hat er mich wieder zu sich eingeladen. Mhm. Dann kam ich da bei ihm in die Wohnung. Mhm. Und als ich da ankam, waren da halt noch 1, 2 andere Freunde von ihm. Mhm. Und angetrunken waren die auch. Und da gab es einen 3er oder 4er. Ja. Mit den anderen Männern. Ja, ganz genau. Und wie war das? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also schlimm fand ich es nicht. Nochmal die Frage, wenn du nicht in einer Beziehung wärst, wie würdest du es dann sehen? Schwierig zu sagen. Ich höre aus deiner Sprache oder aus deinem Akzent, dass du ich vermute erstmal auch aufgrund deines Namens, dass du aus einem muslimischen Kulturkreis kommst. Ich bin libanesischer Christ. Du bist was? Libanesischer Christ. Libanesischer Christ, verstehe. Ja. Mhm. Na gut, aber ich denke mal auch in deinem Kulturkreis und im Umfeld ist gerade Homosexualität nicht so der, nicht das Angesehenste. Ja. Also es ist gerade nicht erstrebenswert, sagen wir so. Ja, wie gesagt, also ich habe das auch bis jetzt noch niemandem erzählt. Mhm. Aber halt, das ist halt, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Er selbst ist, man weiß halt von ihm, dass er eine Neigung zu Männern hat. Er ist offen schwul. Ja, ist ein... Ist er ein Deutscher? Offenkundig. Nee, das ist ein Schwarzer, ist das. Ein Schwarzer, okay. Ja, aus deren Dorf. Mhm. Ja. Weißt du, das ist jetzt so ein doppeltes Problem, finde ich. Einmal ein ganz, ganz normales Problem. Du gehst deine Freundin, die du liebst, fremd. Das ist mir jetzt erstmal egal, ob du mit einem Mann fremd gehst oder mit einer Frau. Du gehst deiner Freundin fremd. Ja. Das finde ich ziemlich blöd, dass du das machst. Mhm. Wenn du jetzt keine Freundin hättest, dann würde ich zu dir sagen, Mensch, Buchart, denn lebt das halt aus auf der Ebene, wie du das gerne möchtest und mach deine Erfahrungen und alles ist in Ordnung. Ja. Jetzt ist aber die Frage, ich finde es nicht fair deiner Freundin gegenüber, wenn du das heimlich auslebst. Ja, also ich kann dir ja nicht direkt sagen, hör mal. Nee, die wird wahrscheinlich aus allen Wolken fallen und die schmeißt dich raus. Ja, das befürchte ich auch. Das heißt, aber ein bisschen, ich denke mal, Verdacht hat sich schon geschöpft, weil sie fragt halt immer, wer ist das da bei WhatsApp, wer hat dir das geschrieben und warum kannst du nicht laufen und so. Was, warum kannst du nicht laufen? Ja, hat mir einer gesagt. Warum kannst du nicht laufen? Ja. Warum kannst du denn nicht laufen? Ich weiß nicht, also ich hatte, als dieser Tag war mit den zwei Freunden von denen, war das halt ein bisschen ausgeartet. Und verstehe, da tut ja alles weh. Ja. Mhm. Hat alles weh getan. Ja, was machen wir jetzt? Wie soll es weitergehen? Ich weiß es nicht, Domian. Ich wollte deine Antwort. Ja, aber die Antwort ist eigentlich ganz klar. Solange du in einer Beziehung bist, finde ich das nicht in Ordnung, wenn du es machst. Wenn du nicht in der Beziehung bist, kannst du machen, was du willst. Ja. Die Frage ist jetzt, wie gierig du darauf bist, das zu erleben, wie gerne du das erleben möchtest. Ja, ich würde auch gerne mal mit mehreren, zwei oder drei. Was? Aber das hast du doch schon erlebt mit mehreren. Ja, ich sage mit mehr als zwei oder drei. Ach so. Ja, aber die Frage ist jetzt, wie sehr, also da ist schon ein starkes Bedürfnis bei dir da, diese Seite auszuleben. Alles beides geht nicht. Ich finde, es geht nicht die feste Beziehung und das Ausleben mit den Männern. Das geht nicht. Da musst du eine Entscheidung treffen, ob du ein freies Leben willst mit all den... Schwierig, alles unter einen Hut zu kehren. Ja, das sage ich ja. Ich finde, das geht nicht. Es gibt Menschen, die machen das und die leben dann ein heimliches Doppelleben. Ich finde das nicht in Ordnung. Wenn, dann musst du klare Verhältnisse in deinem Leben schaffen und dann kannst du mit 10 Männern Sex haben auf einmal. Ja, das hätte ich auch gerne. Du bist 4,5 Jahre mit deiner Freundin zusammen, sagst du? Ja, genau. Und wie würdest du die Beziehung bezeichnen und beschreiben? Das ist schön. Mhm. Was empfindest du für deine Freundin noch nach 4,5 Jahren? Ja, nach 4,5 Jahren empfinde ich für sie immer noch dasselbe wie am ersten Tag. Das heißt, du bist sehr verliebt in sie? Ja, bin ich. Wenn du mit deiner Freundin schläfst, denkst du auch an Männer? Nee, das nicht. Mhm. Ich meine, wir sind jetzt auch im zweiten Monat schwanger. Bitte? Wir sind jetzt auch im zweiten Monat schwanger, sage ich. Ach, das auch noch. Ja. Und ich krieg ein Kind. Mhm. Und es ist auch schwierig, das dem Patrick zu erzählen. Das ist der Freund, in Anführungszeichen, dein Bekannter. Ja, genau, das ist mein Freund aus deren Dorf. Mhm. Burat, ich kann dir nicht mehr dazu sagen, als dass ich finde, wenn, dann musst du dein Leben ändern. Du kannst nicht in der Beziehung sein mit deiner schwangeren Frau und da mit den Kerlen rummachen. Das finde ich, kannst du nicht machen. Aber das gefällt mir halt, das ist ja die Sache. Ja. Ich bin wie ein Mädchen in einem männlichen Körper. Ja. Das kann ich auch alles verstehen, aber dann kannst du nicht gleichzeitig in einer Beziehung sein. Oder du musstest deine Freundin offen gestehen, in der Hoffnung, dass sie dir diesen Freiraum gewährt. Es gibt sonst keine gute Lösung für das Problem. Aber wie würde ich das denn meiner Freundin klar machen? Na, ich weiß es nicht, ob man das überhaupt klar machen kann. Ich sag das ja nur so. Ich finde nur, dass es nicht gut ist, wenn du das heimlich weiterlebst. Das ist auch schwierig. Eine echt schwierige Situation. Ja. Es gibt nur... Wir haben auch viel aufgebaut und... Ja. Das ist schwierig. Dann guck doch erstmal und versuche das zu beenden oder beende das. Ja. Und schau mal, wie du dich dann fühlst, ob du zu deiner Freundin richtig wieder zurückgehen kannst. Wenn du nach einigen Monaten merkst, das geht überhaupt nicht, ich habe so eine Sehnsucht nach dieser anderen Welt, dann musst du dein ganzes Leben umbauen. Dann geht das eben nicht mit der Freundin. Ich habe es probiert, als ich erfahren habe, dass wir schwanger sind, vor 2 Monaten. Mhm. Habe ich versucht, ein wenig Abstand zu halten, aber es hat gejuckt, es ging nicht. Ich kann dir nichts anderes sagen. Ich würde mich jetzt wiederholen. Du musst für dich eine Lebensentscheidung treffen. Entweder ehrlich deiner Freundin gegenüber oder Trennung. Die heimliche Welt finde ich nicht in Ordnung. Ja, außerdem hast du ein permanent schlechtes Gewissen dabei. Ja, aber der Patrick hat mir auch ein Ultimatum gestellt. Ja, ich stelle ja kein Ultimatum. Ja, ich meine ja, also er hat mir ein Ultimatum gestellt. Da. Was sagt er denn? Er sagt entweder, immer, möchtest du das mit uns? Oder ich hänge das an die große Glocke. Oh. Echt, hat er das so gesagt zu dir? Das ist ja eine Erpressung. Ja. Ja, dann musst du es ja quasi deiner Freundin sagen, damit sie es nicht irgendwie anders. Aber wie? Soll ich sagen, Christine, hör mal zu, ich wurde zuerst mal von einem, dann von drei und dann. Ja, du musst es ja nicht, du brauchst es ja nicht im Detail alles erklären. Du kannst ja nur grob das erzählen. Wenn das schon so weit gediehen ist, dann rate ich dir dringend, jetzt die Flucht nach vorn zu ergreifen und es ihr zu beichten. Und dann werden sich die Dinge sowieso neu fügen. Aber wie soll ich dieses Thema ansprechen, Domia? Indem du es ganz normal erzählst, so wie du es mir gerade erzählt hast. Aber ich kann doch nicht so offenkundig mich hinsetzen und sagen, Christine, hör mal zu. Letztendlich wirst du... Puchert, wenn du es nicht machst, macht es vielleicht jemand anders. Oder sie kriegt einen anonymen Anruf und dann stehst du da. Ja, da hast du eigentlich auch recht. Ich kann ja nicht mehr sagen. Ja. Ich kann dir nicht mehr sagen. Ich schlage aber dennoch vor, dass wir dich jetzt nochmal anrufen und nochmal ein bisschen im Hintergrund sprechen. Okay? Ja, okay. Dann wünsche ich grüße den Kurden, der JVA. Und wir machen weiter mit Tina. Und Tina ist 33. Guten Morgen, Tina. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Tina. Um was geht's bei dir? Ja, um die Krawalle in Frankfurt. Ja. Ich bin selbst Polizistin, arbeite in einer Großstadt in einem Problemviertel und bekomme das auch tagtäglich mit. Also Beleidigungen sind schon an der Tagesordnung. Das gehört schon eigentlich mit zur täglichen Arbeit, dass man sich beschimpfen lassen muss. Die ganzen Angriffe mit Messern werden auch immer mehr. Also der Respekt sinkt, die Gewaltbereitschaft steigt. Mhm. Und ich finde es unmöglich, weil also erstens kommt man mit Gewalt nicht weiter. Ja, aber um nochmal klarzustellen, du warst nicht auch im Einsatz in Frankfurt. Nein, war ich nicht mit dabei. Ich habe es nur im Fernsehen und im Radio mitverfolgt. Und konntest aufgrund deiner Erfahrung das gut nachvollziehen, was deinen Kollegen da widerfährt? Genau, richtig. Also in den Ausmaßen habe ich es natürlich in unserer Stadt nicht erlebt, aber angesichts von dem Jesidengipfel kann natürlich sein, dass es bei uns dann auch aufgeht. Mhm. Und ich kann das schon verstehen, dass sich bei den Bürgern Frust anstaut, weil man bekommt ja immer mit, dass der Staat für alles mögliche Geld hat, nur nicht für die eigenen Leute und wird halt nichts unternommen und dass sich da Frustrationen aufbauen, kann ich schon nachvollziehen, aber Gewalt bringt halt auch nichts. Und meine Bitte an diese Leute wäre halt einfach, dass sie sich auch mal klar darüber werden, dass hinter den Uniformen halt auch Menschen stecken, die eine Familie haben, Familienväter und Mütter, die nach der Arbeit nach Hause zu ihren Familien kommen wollen und ist zwar gesund. Ich glaube, das ist denen ziemlich scheißegal, auf Deutsch gesagt. Ja, leider. Ich habe da leider keine Hoffnung, dass so ein Appell nutzt. Der Appell ist natürlich völlig richtig und ich bin da ganz auf deiner Seite, aber ich bin da sehr skeptisch. Was hast du denn schon an heiklen Sachen erlebt? Ja, also wie gesagt, es fängt an bei einer Verkehrskontrolle, wo man ins Auto reinschaut mit der Taschenlampe und dann liegt halt dann einfach die Waffe in der Mittelkonsole. Mhm. Oder man fährt zu einer Ruhestörung, macht die Tür auf, dann steht der andere mit Messer hinter der Tür und fuchtelt damit umeinander. Also das sind wirklich Einsätze, die harmlos anfangen, die dann wirklich eskalieren, wo man sich dann auch vielleicht zurückziehen muss, das SEK anrufen muss und warten, dass da Unterstützung kommt. Also das wird immer mehr. Mhm. Und die Gewaltbereitschaft nicht nur unter den Bürgern, sondern auch uns gegenüber nimmt halt wirklich zu. Woran glaubst du oder glaubt ihr, ihr habt wahrscheinlich viel in der Kollegenschaft darüber gesprochen, warum ist das so, dass die Gewaltbereitschaft immer stärker und größer wird? Ich vermute, dass es daran liegt, also dass die Arbeitslosigkeit halt hoch ist, dass viele Leute keine Perspektive haben, dass das Geld oft nicht reicht. Und dass es zumindest von dem, was man so mitbekommt, den Anschein macht, dass die Politiker sich alles um alles und jeden kümmern, aber nicht ums eigene Volk. Und ich glaube, dass da der Frust einfach da ist und steigt und dass das sich jetzt nach und nach entlädt, auch wenn es keine Lösung ist. Und wie gesagt, die Polizei kann da am wenigsten dafür. Aber das hört sich ja fast so an, als hättest du ein gewisses Verständnis dafür. Nein, ich habe kein Verständnis dafür. Ich versuche zu verstehen, warum das so ist. Aber ich habe absolut kein Verständnis für diese Gewaltbereitschaft. Andererseits muss man sagen, es gibt Millionen von Menschen, die arm sind, die wo auch irgendwie schlimme Dinge passiert sind, die werden auch nicht gewaltbereit. Warum ein bestimmtes Klientel? Warum ist das so? Das ist für mich auch wirklich ein Rätsel, wenn ich das so sehe. Vielleicht liegt es auch generell daran, was man so ständig in den Medien, in Filmen, in Spielen präsentiert bekommt. Man wird ja mit Gewalt und Gewaltbereitschaft bombardiert geradezu. Ja, das stimmt schon. Also das ist mir auch aufgefallen, dass man im Fernsehen eigentlich außer Gewalt und Sex nichts anderes mehr sieht. Also man hat halt diese Schrott-TV, sage ich immer. Ja, wobei das Fernsehen was Harmloses ist, was es an Filmproduktionen gibt oder Spielen, wie gesagt. Oder auch Serien, die laufen dann auch im Fernsehen, da wird mir schon bisweilen mulmig, wie mit welcher Selbstverständlichkeit Gewalt dort als Mittel des Alltages transportiert wird. Ja, das stimmt. Ja, aber ich habe auch mitgekriegt, also bei uns im Bereich eben sind sehr viele Leute mit Migrationshintergrund, also nichts gegen diese Leute. Aber in den Ländern, wo die herkommen, ist halt ein Menschenleben vielleicht nicht unbedingt was wert und die wachsen halt mit Gewalt auf und kennen es halt auch nicht anders. Für die ist das ein Stück weit dann auch normal. Ich habe einige Bekannte und zwei Freunde, die Polizisten sind hier in Köln und die sagen auch, dass es erstmal bestätigen die genau das, was du sagst. Und andererseits haben die auch Angst, überhaupt mal ein bisschen irgendwo was zu tun oder mal durchzugreifen, weil entweder schwappt ihnen eine Welle der Gegengewalt entgegen oder sie haben gleich Anzeigen am Hals wegen polizeilicher Übergriffe und so weiter. Ja, das ist ja das Nächste. Also bei uns ist es natürlich schon so, dass wir jetzt nicht angeordnet bekommen, wann wir was einsetzen dürfen, sondern das machen wir natürlich nach eigenem Ermessen, so wie es angebracht ist von der Situation her. Aber es ist schon so, man steht immer mit einem Bein, sage ich mal, im Gefängnis. Man muss aufpassen, was man sagt, was man tut. Man muss sich schon sehr viel gefallen lassen. Also das ist teilweise schon, man geht mal abends frustriert nach Hause, weil man sagt, okay, man muss sich jetzt von irgendeinem 14-Jährigen da beleidigen lassen und anspucken lassen. Und man kann eigentlich letztlich nichts machen. Fühlst du dich oder deine Kollegen auch, du kannst ja vielleicht auch im Namen von einigen sprechen, fühlt ihr euch auch von der Politik allein gelassen? Teilweise. Was würdet ihr fordern? Also ich sage jetzt mal, gerade bei so Angriffen uns gegenüber, einfach, dass der härter durchgegriffen wird. Weil es kann nicht sein, dass ein Kollege zusammengeschlagen wird, verletzt wird, dann 3 Wochen dienstunfähig ist und dann geht es vor Gericht und dann sagt der Richter, ja, mei, es ist halt Berufsrisiko, ist halt so. Ne? Und dann kommt der andere daher mit schlechter Kindheit und psychische Probleme und dann ist alles in Ordnung. Das kann es irgendwie auch nicht sein. Was ist zum Stichwort Ausbildung? Fühlst du dich gut ausgebildet oder gibt es da auch Mankos? Also die Ausbildung an sich ist super, aber ich muss schon bemängeln, also die ganzen Trainings, die wir haben, beschränkt sich dann doch auf 3 bis 4 Mal im Jahr. Das ist ein bisschen wenig. Ich habe manchmal den Eindruck, dass der normale Polizist, ich sag mal so der Straßenpolizist, den wir so sehen, dass der diesen wirklich gewaltbereiten Tätern oder Menschen, die es immer mehr, vor allen Dingen in den Großstädten gibt, denen gar nicht auf Augenhöhe entgegentreten kann, weil die viel versierter sind und die lachen sich tot über die Polizisten. Das stimmt. Also die haben natürlich auch ihre Trainings trainieren gezielt darauf, wie sie uns angreifen können, wie sie uns gegenübergehen. Und die machen auch Trainings mit Schlagstöcken, mit Messern und so weiter. Da können wir natürlich mit unseren 2-3 Trainings im Jahr nicht unbedingt mithalten. Das wissen die auch. Also bei uns in der Stadt ist es jetzt Gott sei Dank noch so, dass wir sagen, wir haben schon gute Trainings und sind auch top ausgebildete, aber ja, ich habe mich neulich mit einem pensionierten, prominenten Politiker unterhalten. Und der sagte, dass er sich immer früher am sichersten gefühlt hat, wenn er einen privaten Sicherheitsdienst um sich herum hatte. Nicht, wenn das Beamte waren von der Polizei. Also wie gesagt, bei uns in der Stadt kann ich jetzt sagen, wir sind mit am besten ausgebildet und ausgestattet, glaube ich. Und auch von den Trainings, die wir machen, die sind schon immer auf Echtfälle abgestimmt und daran wird sich orientiert und dann auch das Training umgestellt. Aber es könnte natürlich eine bessere Ausrüstung sein und auch noch ein bisschen mehr Trainings, also das würde nicht schaden. Und was ich auch skandalös finde, beispielsweise in den ostdeutschen Ländern, in Brandenburg und so weiter, dass die Stellen der Polizisten noch reduziert werden. Gerade da, wo beispielsweise die Kriminalität und die Diebstahlsstatistik explodiert geradezu. Liebe Tina, danke für deine Hinweise und deine Sichtweise und danke für deinen Anruf und schönen Gruß an die Kollegen. Ja, vielen Dank. Krieg dich aus. Alles Gute. Ja. Tschüss. Ciao. Schönen Abend noch. Tschüss. Und hier ist der Ricardo. Ricardo, 25. Guten Morgen, Ricardo. Hallo, Domian. Wie geht es dir? Dankeschön. Und dir? Wir hatten vor 10 Monaten mal unter meinem Zweitnamen Alex miteinander telefoniert und ich habe dir davon erzählt, dass ich nach Kanada gehen möchte. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich sehr gut. Sag bloß, du rufst jetzt aus Kanada an. Jawohl. Es klingt sehr weit weg. Ja, ich habe dir so viel zu erzählen, jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Zeit. Das ist ja doof jetzt, ey. Du, wenn ich mich recht erinnere, wolltest du irgendwie so Schlag auf Schlag nach Kanada gehen? Genau, ich hatte das damals für mich selber geplant und dann nicht großartig irgendwelche Leute mit eingeweiht. Nicht mal deine Freunde? Nicht mal die, nee. Nee. Die bin ich jetzt mittlerweile auch los. Also das war mir klar. Ja. Aber nach unserem Telefonat habe ich meinen Eltern davon erzählt und die waren da ganz angetan von. Was machst denn du jetzt in Kanada? Ich bin gerade unterwegs mit dem LKW, also ich fahre ja LKW in Kanada und bin heute Morgen in New Jersey gestartet und dann über Pennsylvania, Philadelphia jetzt zurück nach Kanada in Cambridge, Ontario. Boah, wow, das hört sich alles sehr, sehr fantastisch an. Ja, ist schon geil, so einen großen Freightliner zu fahren. Das glaube ich, das wird ein fettes Teil sein. Ja. Generell, wie gefällt's dir? Oh, richtig gut, richtig gut. Das fing schon an mit der Einreise, ne? Da wirst du ja erstmal richtig freundlich begrüßt. Und dann ist auch irgendwie jeder freundlich hier, ne? Ich weiß nicht, ob das so eine, das ist die kanadische Art, glaube ich jedenfalls. Jedenfalls wäre jemand in Deutschland so freundlich zu mir, wie das hier in Kanada ist, dann würde ich erstmal fragen, ob der mir irgendwas verkaufen möchte oder sowas. Aber das gehört hier in Kanada irgendwie zum guten Ton, dass man einfach freundlich ist. Ne? Wie war denn das mit der Arbeit? Geht das so einfach? Man reist dahin und hat dann sofort einen Job als LKW-Fahrer? Nee, ich habe mich ja von Deutschland aus beworben, habe dann alle meine Dokumente eingesendet zur Firma und die haben dann mir eine sogenannte LMO, Labor Market Opinion. Das ist so eine Arbeitsmarktanalyse vom kanadischen Arbeitsamt, das besagt, wir haben nicht genug Kanadier, du kannst einen Ausländer einstellen. Ah ja, okay. Und mit dieser LMO und dem Arbeitsvertrag bin ich dann eingereist und habe dann an der Grenze meine sogenannte Work Permit, die Arbeitserlaubnis in meinen Ausweis getackert bekommen und die ist jetzt erstmal für 2 Jahre gültig. Super, das heißt, die nächsten 2 Jahre bist du sicher in Kanada? Ja, wobei ich jetzt aber schon den Antrag am Laufen habe für meine Permanent Resident Card, die mir dann den permanenten Aufenthalt in Kanada erlaubt. Also du kannst dir vorstellen, dein Leben vielleicht sogar in Kanada zu verbringen. Ja. Ich kann mir jedenfalls nicht mehr vorstellen, zurück nach Deutschland zu kommen. Kein Heim wie nach Old Germany? Nee, wenn man so liest, was da bei euch los ist mit den ganzen Randalen und dann in Europa mit der Ukraine und dann noch ISIS und all sowas, das ist hier in ganz weiter Ferne zum Glück. Gibt es nicht Menschen, die du vermisst? Ja, meine Eltern und meine Familie und ein paar Freunde, aber die kommen alle nächsten Sommer mich besuchen und dann hat man auch wieder die gesunde Dosis Familie, und du baust hier wahrscheinlich da auch neue Sachen auf in Kanada. Ja, Das war das Lustige. Ich hatte ja mich im Vorfeld da online auf so einer Plattform ein Profil erstellt, um Leute zu suchen, die mir, wenn ich ankomme, ein bisschen die Stadt zeigen und sowas. Ricardo, ich muss Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Schön, dass du angerufen hast. Alles Gute. Okay. Allzeit gute Fahrt. Tschüss. Der Ricardo aus Kanada und Andreas Hulford in der Technik. Bis morgen. Mach's gut. Gute Nacht. Ciao.